Die Explosion war heftig, der Sachschaden erheblich. Drei tatverdächtige Männer, allesamt deutsche Staatsbürger, im Alter von 29, 32 und 50 Jahren, konnten festgenommen werden. Doch sie könnten schon bald wieder auf freiem Fuß sein. Wie die Nachrichtenagentur dpa meldet, werde die Staatsanwaltschaft Chemnitz als zuständige Behörde keinen Haftantrag stellen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärte demzufolge, dass keine ausreichenden Haftgründe vorlägen. Gleichwohl gelten die drei Männer weiterhin als tatverdächtig. Weitere Einzelheiten zu den mutmaßlichen Tätern, die aus dem Raum Döbeln stammen sollen, wurden nicht bekannt. Die Tatmotive liegen noch im Dunkeln. Das polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum im Sächsischen Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Man geht von einem politisch motivierten Anschlag aus. Angesichts der Wucht der Explosion und dem Zerstörungspotenzial des Sprengsatzes sei es wie ein Wunder, dass keine Menschen verletzt worden seien in Döbeln, hieß es heute. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte zügige Aufklärung und konsequente Bestrafung der Täter. Der sächsische Innenminister Roland Wöller sprach von einem feigen Sprengstoffanschlag, den er scharf verurteile. Die Wucht der Explosion zeigt, dass der oder die Täter schwere Verletzungen oder Schlimmeres von Menschen billigend in Kauf genommen haben. Wir haben es hier mit einer ganz neuen Qualität von Gewalt gegen Vertreter der Politik zu tun. Die Sicherheitsbehörden sprechen daher nicht von einem Angriff, sondern konkret von einem Anschlag auf das Döbelner Bürgerbüro des AfD-Bundestagsabgeordneten Heiko Hessenkämper und des sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Rolf Weigand. Insgesamt, so das LKA, habe es allein in den letzten 4 Wochen 8 Angriffe auf Bürgerbüros der AfD in Sachsen gegeben. Der Anschlag von Döbeln fällt zusammen mit dem Auftakt zu einem Superwahljahr in Sachsen, mit Kommunal- und Europawahlen sowie der Landtagswahl am 1. September. Die Politik reagiert alarmiert. Nochmals Sachsens Innenminister Roland Wöller. Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, egal gegen wen und welche Partei sie sich richten. Gewalt bedroht unsere Freiheit. Der sächsische SPD-Vorsitzende und Vizeregierungschef Martin Dulich verurteilte die Tat scharf und forderte per Twitter dazu auf, die AfD politisch und nicht mit Sprengstoff zu bekämpfen. Dulich wörtlich: Dieser Anschlag hilft der AfD und schadet der Demokratie. Zitat Ende. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag sieht nach den Worten ihres Landesvorsitzenden Jörg Urban die Drahtzieher des schweren Sprengstoffanschlages in einer linksgerichteten Gewalt, die, so Urban in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat, in Sachsen immer schlimmer werde. Seit die AfD im Landtag vertreten sei, habe es in Sachsen ca. 80 Attacken auf Bürgerbüros und Privathäuser von Politikern seiner Partei gegeben, so Urban weiter. Tatsache ist, dass in den zurückliegenden 4 Jahren die Zahl von Übergriffen auf Bürgerbüros aller Parteien gerade in Sachsen zu einem Thema geworden ist. Sachsen hat daher die Möglichkeit der Zusammenarbeit von Polizei und dem Abwehrzentrum für Terrorismus und Extremismus-Gewaltdelikte deutlich verbessert. Offenbar wurde dadurch auch der schnelle Fahndungserfolg von Döbeln möglich.